besser Fußball. Ganz großer. Durchgebrannt mit einer Schlampe aus Holland. Petra sitzt da, sie wittert Gefahr. Sie vertraut sich den Bildern und will Schalke sein. Für Bild ist uns Andi das letzte Schwein. Doch Wodka Andi, wir halten zu dir. Ja, Wodka Andi, wir stehen zu dir. Selbst deine Petra kommt auch einmal zurück. Wodka Andi, wir sind echt entzückt. Andi Sassen, der Wodka Andi, die Bild schreibt. Der schlimmste Profi, doch Wodka Andi, ja Wodka Andi hat Wodka im Blut und das tut ihm gut. Andi Sasse, der Wodka Andi, die Bild schreibt. Der schlimmste Profi, doch Wodka Andi, ja Wodka Andi hat Wodka im Blut und das macht ihm Mut. Andi Sasse, der Wodka. Der Wodka Andi hat Wodka im Blut und das tut ihm gut. Nochmal die Beine ganz schön schnell. Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Meine Lieben, mit kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt oder dass ihr auch hier seid. Dienstagnacht ist heute, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das ist eine freie und offene Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier anrufen. 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Freie Themennacht. Und der erste Anruf heute Nacht, der angerufen hat und mit dem ich jetzt sprechen werde, das ist Christopher und der ist 28. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christopher, warum hast du dich hier bei uns gemeldet? Ja, also ich wollte mal erzählen, ich bin heute ich bin aufgeregt. Ja, egal, fang einfach mal an. Okay, ich bin da auf dem Nachhauseweg gewesen und da bin ich vorbeigelaufen am Schulplatz bei uns in der Nähe und da war drei Türken ungefähr, ich weiß nicht, ob es Türken waren oder Marokkaner, keine Ahnung. Mhm. Einer von denen hat mich dann gefragt, ob ich Feuer habe und so. Und dann bin ich halt dann hingegangen, habe dem Feuer gegeben und so. Und dann hat bin ich kurz da gesessen und sowas. Und dann hat einer halt mich von denen gepackt und in die Ecke gedrückt an dem Spielplatz. Ja, und dann ging es halt irgendwie so weiter und so. Waren da Leute? Nee, also da waren keine Leute gewesen. Um wie viel Uhr war das? Das war ungefähr um 5:30. Also da ist so es sind ein paar Häuser um die Ecke und so, und also das sieht niemand ungefähr. Also, da hatte ich eine gepackt und zu Boden gedrückt. Halt, also erstmal hat er mich gefragt, ob ich Feuer habe. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und hat einer zu mir gesagt, ja, ich soll mich hinsetzen. Und habe ich gesagt, nee, ich muss nach Hause gehen und ja. Mhm. Dann hat er mich halt erstmal auf die Bank gedrückt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ob ich Geld dabei habe und so, und dann haben sie... Hattest du Geld dabei? Ja, ich hatte ungefähr 7 Euro, mehr nicht. Und musstest du das rausgeben? Hast du es rausgegeben? Also ich habe mich erstmal dann kurz hingesetzt und so, und dann hat einer mich an den Henkel vom Rucksack gepackt und mich dann auf die Bank gedrückt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nur nichts dabei und sowas. Und dann, ja, dann hat er mich hochgezogen an den Henkel und so an die Ecke gedrückt. Und dann haben sie mir den Rucksack abgenommen. Mhm. Und dann hat er einen halt reingeschaut und so. Und dann, dann ging es halt weiter und sowas. Und dann, wie alt waren die denn? Ich denke mal so ungefähr 25 bis 30 ungefähr. Also so ungefähr in deinem Alter. Ja. Wie ja. ging es dann weiter? Die haben dann in den Rucksack reingeguckt und was dann? Ja, dann hat eine halt von denen in den Rucksack reingeschaut und die anderen zwei, das waren Zwillinge ungefähr. Es waren halt Zwillinge gewesen. Was die haben die dann mit dir gemacht? Ja, die haben dann, also der eine von denen hat dann auf den Stock gepinkelt und sowas und haben mir dann halt dann im Gesicht rumgekratzt und alles mögliche und den Mund gedrückt und so und dann hat er auch später auch seinen Penis halt ausgepackt und mir auch im Mund gedrückt und sowas. Hey, bitte, Moment mal, langsam. Standst du da? Ja, also und? Ich bin erstmal hingegangen. Okay, Moment, haben die dich irgendwie festgehalten? Standst du in einer Ecke oder lagst du auf dem Boden? Na, also erstmal hat der eine mich ja am Rucksack hochgezogen. Okay, soweit waren wir schon mal. Dann in den Ecke geschmissen, ja, genau. Lagst du auf dem Boden oder standst du? Ja, dann lag ich auf dem Boden. Du lagst auf dem Boden. Ja, dann hat irgendein anderer, einer von den Jungs hat auf einen Stock gepinkelt. Ja. Und die haben die Jungs diesen angepinkelten Stock dir durchs Gesicht gezogen. Ja, genau. Also halt Kratzer ins Gesicht gemacht und alles Mögliche. Du lagst auf dem Boden? Ja, ich saß da am Zaun, an so einem Maschendrahtzaun halt. Und was war dann mit dem Penis? Ja, und dann hat er halt eine meinen Rucksack und hat meinen Rucksack durchgeguckt. Naja, gut, soweit waren wir ja schon. Was war denn jetzt mit dem Penis? Ja, und dann hat der eine halt seinen Penis ausgepackt und so und mir ins Gesicht gedrückt und hat halt zu mir gesagt, wenn ich irgendwie was sagen soll, dann schlitzen sie mir die Kehle auf und alles möglich. Der hat ja sein Geschlechtsteil ins Gesicht gedrückt? Ja. Hat der sich selbst befriedigt auch noch? Ja, ich weiß nicht. Also dabei halt irgendwie, wie er es gemacht hat, ich denke mal schon, dass er irgendwie das geil gemacht hat. War der Penis irrigiert? Ja. Und die anderen Jungs standen daneben und haben zugeguckt? Ja, der eine hat immer noch meinen Rucksack angeguckt und so, also hat halt reingefasst und alles Mögliche und ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Und dann haben sie halt weitergemacht und so und haben mir auch dann hat mir mit diesem Stock die ganze Zeit, der eine hat mit dem Stock rumgefummelt und so, hat mir halt die ganze Zeit rumgekratzt und sowas und dann halt seinen Penis dann hier mir in den Mund reingedrückt und alles mögliche. Hat er denn dir an den Mund gedrückt oder in den Mund reingedrückt? Ja, an den Mund gedrückt. Ich habe mir halt meinen Mund halt zugelassen, ja. Ja. Ja. So, und dann, wie haben die dann von dir abgelassen oder kam dann noch was Schlimmes? Ja, es ging halt dann eine Weile und sowas. Also einer stand immer bei mir und so, dass ich nicht weglaufen kann. Die anderen zwei sind auf der Bank gesessen, haben sich halt unterhalten, irgendwie auf Türkisch. Ich hab's nicht mitgekriegt, und dann kam es halt immer wieder zu mir oder einer hat dann halt weitergekratzt in meinem Gesicht und so und dann, ist halt irgendwann später, das ging halt immer so abwechselnd, dass einer dann da gesessen ist und einer war bei mir und dann ging es halt immer so weiter. Also einer hat halt meinen Finger, also es war abwechselnd, dass irgendwie, die haben alle drei ihr Teil ausgepackt, was weiß ich, was sie wollten und haben es dann immer reingedrückt und so und dann. Alle drei haben das gemacht? Also irgendwie abwechselnd. Abwechselnd, ja. Aber du hast den Mund immer zugedrückt? Ja. Und war dann irgendwann Schluss oder kam dann noch was Schlimmeres? Nee, also es war dann, also weiter ging es nicht. Irgendwann kam dann halt irgendwann eine Frau vorbeigelaufen, die hat dann so komisch geguckt und dann sind die drei Kerle zu der hingelaufen und die haben sich dann irgendwie mit ihr unterhalten und ich bin dann da gesessen. Ja, und dann sind die halt irgendwie abgehauen dann irgendwann, weil die... Verstehe, dann waren sie weg. Ja, die waren dann irgendwann weg. Hat die Frau das mitgekriegt, dass die dich irgendwie bedroht? Ja, gesehen. Also die ist vorbeigelaufen und hat gesehen, dass die drei vor mir gestanden sind. Hast du mit der Frau dann noch gesprochen danach? Nee, die ist dann ganz schnell auch schnell in den Schritt weggelaufen und die hat dann so getan, wie wenn nichts gewesen wäre. Also, du musst doch während dieser Zeit in einer irren Angst gewesen sein. Ja, natürlich. Ja, das war ganz schön heftig. Hattest du gerade gesagt? Einer hat zu mir gesagt, wenn ich irgendwie schreie, schlitze mir die Kehle auf. Also es war schon... Hatte der ein Messer oder eine Waffe dabei? Nee, also ich habe nichts gesehen irgendwie. Also ein Messer oder sowas weiß ich nicht, ob sie eins dabei hatten, aber... Das Ganze war jetzt... schon andere Möglichkeiten anfangen lassen. Ja. Machen, ja. Das Ganze war jetzt, also letzten Abend, also vor ein paar Stunden, vor 6, 7 Stunden war das. Ja, ungefähr vor 6 Stunden, ja, so um 5:30 war das. Bist du denn danach direkt zur Polizei gegangen? Ja, ich bin nach Hause gekommen, habe es meiner Freundin erzählt und so, und die hat dann natürlich ganz aufgelöst und so. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, wir sind dann gleich zur Polizei gegangen. Mhm. Und hast Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja, genau. Du hast sicher eine Täterbeschreibung machen müssen. Ja. War der Polizei oder waren diese Jungs der Polizei irgendwie vielleicht schon bekannt aufgrund deiner Täterbeschreibung? Ja, also ich habe denen erzählt, der eine hatte eine Tätowierung an dem Mittelfinger gehabt. Das habe ich denen erzählt und so. Und dann sind sie gleich hellhörig geworden, haben gesagt, ja, das kennen wir schon, dass die hier öfters schon kleine Kinder und so missbraucht haben. Ach so, in die Richtung ja, auch. Ja. Haben sie mir gesagt, das ist schon öfters gewesen. Also, da muss die Polizei in der Gegend, da wo du wohnst und wo das passiert ist, ja extrem alarmiert sein. Ja. Ja, wenn solche Dinge schon öfters vorgekommen sind und sie bisher noch nicht fündig geworden sind. Nee, also das ist schon, also sie haben gesagt, sie haben bestimmt schon 20 Anzeigen wegen denen und sowas, das hier ist schon seit ungefähr ein Jahr hier. Ja, das ist auch schon wieder komisch, dass man die nicht erwischt. Wohnst du in einer größeren Stadt? Nee, in Bad Homburg. Das ist so ein, bei Frankfurt halt. Verstehe. Nicht so arg groß. Das dürfte doch wohl nicht so schwer sein. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Jetzt hast du ja wirklich was Traumatisches erlebt vorhin. Ja. Also, wie gesagt, abgesehen von der Demütigung hat man da ja auch Angst um Leib und Leben. Ja. Kannst du so ungefähr sagen, ich weiß, wenn man in einer extremen Situation ist, kann man die Zeit nicht richtig einschätzen. Dennoch, was meinst du, wie lange diese Tortur gedauert hat? Also ich denke mal, ungefähr eine Stunde ging es schon. So lange? Ja, ja. Wie geht's dir denn jetzt gerade, während du das erzählst? Ja, ganz schon übel so. Also, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin erst vor einer Weile hergezogen zu meiner Freundin. Ach, du wohnst bei deiner Freundin? Ja, ich habe die übers Internet kennengelernt und so und habe jetzt auch ein Kind mit ihr. Das ist alles ziemlich gut. Und ich komme aus Karlsruhe eigentlich vorher und so, da habe ich sowas gibt es da eigentlich überhaupt nicht. Und das ist schon ein ganz schön krasser Unterschied. Ist deine Freundin gerade bei dir? Ja, die sitzt gerade im Zimmer weiter und hört sich das an. Ach so. Wäre es denn vielleicht möglich, dass ich ein paar Worte mit ihr auch sprechen kann? Ja, natürlich. Dann hol sie netterweise doch mal rüber. Ja, die kommt jetzt bestimmt, die hört es gerade. Ja. Dann macht sie jetzt ein paar Schritte durchs Zimmer. Und ist dann ja, jetzt... Ja, ich habe schon gehört. Ja, grüß dich. Wie ist denn dein Name? Freya. Wie, Freya? Ja, genau. Freya. Wie ist denn der Christoph, in welchem Zustand vorhin da nach Hause gekommen? Ja, also es war schon ein bisschen blöd, weil er war halt vorher beim Kumpel gewesen und dann war er so lang unterwegs gewesen, da habe ich eigentlich schon einen Hals geschoben, weil er nicht nach Hause gekommen ist. Und dann war ich eigentlich schon sauer, weil das so lange gedauert ist. Und dann hat er vor der Tür gestanden und habe ich aufgemacht und dann kam er da heulend rein und ja, dann hat also halt. Der muss ja völlig aufgelöst gewesen sein. Ja, also er ist auch fast zusammengebrochen, ja, und am Brechen und er hat wohl die ganze Zeit immer noch das Gefühl, dass er den Penis von dem Kerl da am Mund dran hat und ja, also auch solche Sachen, ja, dass er ihm die Kehle auflässt. Wir haben ein Kind und ich weiß nicht, wenn wir die irgendwann mal auf der Straße oder so sehen und die mitbekommen, dass wir da eine Anzeige gemacht haben. Ja, ja, klar. Vor allen Dingen, wo es ein kleiner Ort ist und ich verstehe. Aber du hast den Eindruck, dass die Polizei euch schon ernst genommen hat, als er die Aussage gemacht hat. Ja, also zumal die ja auch wohl bekannt sind. Genau, ja, genau. Also ich weiß nicht, was da jetzt noch passiert, aber ich hoffe mal, dass sie die da irgendwie finden. Ja. Das hoffen wir natürlich alle. Ja. Jetzt musst du ihn natürlich gut umsorgen, vor allen Dingen auch jetzt. Das ist ja so frisch und man kann ja gar nicht vorstellen, wie man persönlich auf sowas reagieren würde. Da ist man ja wirklich schockiert nach so einem Vorfall. Ja, zumal ich auch immer eigentlich gedacht habe, dass solche Überfälle gerade so... dass es eigentlich meistens Frauen passiert. Ja, ja, ja, klar. Und Männern hört man das ja eigentlich fast gar nicht. Und vor allen Dingen dann auch noch bei herrlichem Tag, in einem Sommerabend um 5:30, das ist ja auch alles so nicht zu erwarten. Freya, vielen Dank, dass du dich auch kurz gemeldet hast. Gibst du mir netterweise den Christopher nochmal? Ja, natürlich. Würde ich mich von dir schon mal verabschieden. Mach's gut, jo. Tschüss. Tschüss. Christopher. Ja, hallo. Ich würde gerne, dass du nach diesem Erlebnis noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, okay. okay, das wäre gut, ja. Wenn das hier dir zumindest ein paar Tipps gibt, wenn es morgen nicht besser geht, dass du vielleicht doch mal zu einer Beratungsstelle gehst für ein paar Gespräche. Ja. Und das fände ich, glaube ich, ganz gut. Das machen wir mal, ne? Ja, das wäre gut. Also ja. Ich hoffe sehr, dass die Typen bald geschnappt werden. Ja, ich auch. Und hoffe natürlich auch sehr, dass dir so etwas nicht wieder passiert und dass die dir vor allen Dingen nicht nochmal über den Weg laufen. Ja, das hoffe ich auch. Auf dass sie bald gefasst werden und so hart bestraft werden, wie es nur irgend möglich ist. Ja. Ja, so richtig, ja. Christopher, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke schön. Alles Gute wünsche ich. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Ingo, 46. Guten Morgen, Ingo. Ja, hallo Domian. Hallo Ingo. Ja. Was ist dein Thema? Ja, meine Mutter haben wir vor 13 Stunden beerdigt. Deine Mutter? Ja. Ist deine Mutter plötzlich verstorben? Nein. Sie hatte 20 Jahre lang Krebs. 20 Jahre lang? Ja. Was war das für ein Krebs? Also 1909, also sie hat sogar Buch geführt. Also man muss dazu sagen, meine Mutter war eine sehr starke Frau. Mhm. 1989 hatte sie erst einmal Unterleibskrebs. Ja. Und der wurde auch entfernt und mit Kobaltbestrahlung dann hinterher behandelt. Mhm. Ja, dann ging es ein paar Jahre gut. 1996 hatte sie Lungenkrebs. Mhm. Da wurde dann in Hemer bei uns, das ist eine spezielle Lungenklinik, ja, eine Seite komplett entfernt, ja, der Lunge. Also ja, die drei Lungenflügel auf der rechten Seite. Ja. So, da habe ich das erste Mal so gesehen, dass sie an so vielen Schläuchen hang und so weiter. Mhm. Da dachte ich, sie stirbt. Mhm. Schlimmer Anblick, wenn man die Mutter dann so hilflos da liegen sieht. Genau, also ja, an so vielen Apparaten habe ich noch nie einen Menschen gesehen. Mhm. Aber sie war mental so stark, dass sie es geschafft hat, weiterzuleben. Mhm. Das war 96. Das war 96, ja. 1998 hatte sie dann an dem Rippenbogen, wo auch die Lunge war, mhm, wieder Krebs. Mhm. Der wurde dann ganz normal mit Bestrahlung wieder behandelt. Mhm. Und sie wurde wieder gesund. Also eine zähe Frau. Ja, genau. Eine Kämpferin. Bitte? Eine Kämpferin. Eine Kämpferin im wahrsten, ja, Sinne. Ja. Sie hat auch nie Chemo bekommen, weil sie das abgelehnt hat. Wann ist denn dann jetzt wieder etwas ausgebrochen? 2004. Ja. Kam noch eine Gallenblasenentzündung dazu. Mhm. Da wollte man sie operieren. Mhm. Aber diese Operation hat sie auch verweigert. Warum? Ja, weil sie das in dem Alter ja nicht überstanden hätte und nur mit einer halben Lunge. Also, ja, wie alt war denn deine Mama? Die ist jetzt mit 79 gestorben. 79. Mhm. Dann war sie. Aber da sind ja nochmal viele, so Mitte 70. Ja. Dann sind ja nochmal viele Jahre vergangen bis heute. Ja, und diese Gallenblasenentzündung damals, die hatten sie mit Antibiotika dann auf der Palliativstation in den Griff gekriegt. Mhm. Und an was ist deine Mutter jetzt, an welchem Krebs gestorben? An den Krebs, den sie zum Schluss da an dem Rippenbogen hatte. Ach so. Und der hat sich dann verteilt. Ja. Und sie war immer zwischendurch auf der Palliativstation, sondern 2008 war sie dann mal dran, mhm, weil sie körperlich abgebaut hat. Mhm. Aber da hat man sie dann mit Schmerzmittel und so weiter so gut eingestellt, dass sie wieder nach Hause konnte. Dann hat deine Mutter ja wirklich eine Odyssee hinter sich. Ja. Eine wirkliche Tortur. Ja, richtig. Ja, und 2010, also jetzt, war sie dann jetzt 28 Tage auf der Palliativstation. Mhm. Und da hat sie für sich entschlossen, sie will nicht mehr. Mhm. Weil der Körper wirklich bis auf 35 Kilo sich abgebaut hat. Mhm. Aber was heißt das, wenn sie sagt, wenn sie gesagt hat, ich will nicht mehr? Hat sie alles verweigert, was man noch hätte tun können? Aber auf der Palliativstation. Auf der Palliativstation macht man ja in dem Sinne eine reine Schmerz, genau, Schmerzstation. Genau. Dort hat sie dann schon angefangen, nachdem sie. In diesen 28 Tagen waren zwei Tage, wo sie zwischendurch zu Hause war, wo man es dann versucht hat. Mhm. Und das hat sie dann nicht geschafft. Und dann die letzten 10 Tage auf der Palliativstation hat sie dann Essen verweigert. Mhm. Und jedwege Flüssignahrung, also über die Vene. Ach so, das heißt, das war eine ganz klare Entscheidung von ihr. Genau. Sie hat nur noch getrunken, mhm, und hat ihre Schmerztherapie machen lassen. Aber du hast gerade gesagt, dass sie auch die Flüssigkeit auch verweigert hat. die Flüssignahrung. Ach, die Flüssignahrung, die Flüssignahrung über die Vene. Ja, verstehe, verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Na, getrunken hat sie noch, weil sie halt gesagt hat, ich will nicht an Vertrocknung sterben oder sonst was, sondern ich will ganz einfach nur einschlafen. Ist das dann auch so passiert? Das ist auch so passiert. Das heißt, dann die letzten 14 Tage war sie im Hospiz. Ja. Dort hat man sich sehr, sehr nett um sie gekümmert. Mhm. Und da ist sie ganz friedlich eingeschlafen. Es ist natürlich immer eine Katastrophe, wenn man die Mutter verliert. Aber in diesem Fall nicht ganz so schlimm. Das wollte ich dich jetzt fragen. Ja, vor 6 Jahren fing sie an. Weil du glaubst, dass, dass es jetzt ihr Weg war und dass es für sie auch eine Erlösung und Erleichterung ist. Genau. Weil sie war, ich unterscheide immer zwischen zwei Arten von Menschen. Die kopfgesteuerten Menschen, mhm. das sind die, die wirklich auch ihr Tod planen. Mhm. Wenn es dann soweit ist, die kriegen es auch mit, dass es und so körperlich nicht mehr schaffen. Und, so. Und dann gibt es die körperlich geführten Menschen, die schalten so gesagt ihren Geist aus, wenn es dann soweit ist. Und das sind die, die auch leiden. Lebt dein Vater auch noch? Ja, aber der ist im Krankenhaus. Der ist im Krankenhaus, warum? Ja, weil er den Tod der Mutter und weil er es auch schon vorher wusste, jetzt vor 28 Tagen, dass sie sterben wird. Und er hat das nicht verkraftet? Er hat sie zum letzten Mal am 1.5. gesehen. Ach so. Und weswegen? Er wollte sie also nicht mehr sehen, wenn sie so leidet. Aha. Und weswegen aktuell ist er im Krankenhaus? Ja, weil er mental auch nicht mehr will. Obwohl er körperlich recht fit ist mit 84. Das heißt, der Tod seiner Frau hat ihn jetzt so umgehauen? Richtig, ja. Dass der sogar jetzt ab nächste Woche in eine Spezialklinik für Senioren kommt, die sich auf den geistigen Zustand dann beruhen und ihn versuchen, da wieder fit zu kriegen. Aber geistig ist er eigentlich noch... Ja, er hat sie bevor sie jetzt letztes Mal da auf Palliativ war, noch gepflegt. Hm. Das heißt, wenn deine Mutter noch leben würde, ging es deinem Vater wahrscheinlich auch ganz gut. Richtig, genau. Also da sieht man, welche Macht das Trauergefühl hat. Ja. Wie sehr das einen Menschen umhauen kann. Ja. Mein Vater hat es umgehauen, weil mein Vater vom Tod seiner Frau nichts wissen wollte. Er hat gedacht, es geht immer so weiter. Mhm. Ihn hat es umgehauen. Mhm. Und meine Mutter hat mich vor 6 Jahren da schon zu hingeführt. Also kann man sagen, dass die Mutter, kann man das sagen, die stärkere Persönlichkeit ist oder war? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, aufgrund dieses Weges, den sie eingeschlagen hat, bewusst auch eingeschlagen hat und dich, den Sohn mit, es gibt noch andere Kinder? Geschwister? Ja, mein Bruder, aber der ist weit vom Schuss, der wohnt in Bremen. Okay, also sie hat dich mit einbezogen. Ist es für dich... Auch meine Lebensgefährtin, also sie könnte da wirklich, sie hat den Tod ihres Vaters ja erlebt vor 8 Jahren und den Tod jetzt meiner Mutter und sie sagt, den Tod meiner Mutter kann sie viel besser verarbeiten und verkraften, also die ganzen, weil sie auch mit einbezogen worden ist. Die ganzen Umstände, wie du sie geschildert hast, haben schon eine tröstliche Wirkung auf ja, euch, ja. Sodass du nicht so verzweifelt und so endlos traurig bist. Genau, genau. Mhm. Ja. Vor 13 Stunden beerdigt, sagst du. Ja, richtig. Und ich habe so gesagt kein Schuldgefühl, weil und auch Trauer, klar, Trauer hat man auch. Mhm. Aber nur in diesen Momenten, wenn man sich wirklich an Situationen erinnert, die man mit Mutter erlebt hat. Klar. Aber ich habe nicht diese Trauer jetzt, dass ich jetzt sage, ich bin in ein tiefes Loch gefallen oder sie fehlt mir oder irgendwie so, dass ich jetzt denke, ach, ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Letztendlich hat deine Mutter das ja ganz, ganz grandios gemacht. Ja. Denn sie hat dich jetzt auch vor diesem schweren und schlimmen Trauergefühl geschützt. Ja, richtig. Weil, ne, das ist ja eine ganz tolle, ganz großartige Leistung deiner Mutter. Ja. Das ja. muss man ja, das höre ich also, so auch. Ich könnte jetzt Details erzählen. Sie hat beispielsweise auch für ihr Begräbnis schon vor Jahren im Kleiderschrank die Sachen hingehangen, die sie anhaben möchte, mit einem Zettel, wenn man diese Tür aufmacht, dass man auch genau weiß, wo es hängt. Das ist echt Wahnsinn. Was wollte sie denn angezogen haben im Sarg? Ja, eine schwarze Hose, weiße Bluse, schwarze Weste, dann sogar die Unterwäsche, die sie anhaben wollte, hangt dort dran. Hat sie sich alles genau ausgesucht? Alles genau ausgesucht und schon mich darauf hingewiesen, dass es dort hängt. Ja. Wie ist denn deine Mutter damit umgegangen, dass dein Vater damit überhaupt nicht umgehen kann? Das hat sie ja noch mitbekommen in den letzten Wochen. das hat sie so weit mitbekommen, dass sie verstanden hat, dass er sie nicht besuchen möchte. Das hat sie ihm nicht übel genommen? Nein. Auch das finde ich eine große Herzensleistung von ihr. Ja. Dass sie ihn so weit, es hätte ja auch sein können, dass sie enttäuscht ist von ihm und das eigentlich verlangt von ihrem Mann. Aber sie hat das verstanden. Sie wusste von sich aus schon, weil die wären dieses Jahr 55 Jahre verheiratet gewesen. Die wusste, wie er tickt. Richtig. Mhm. Dass er dran zerbrechen wird. Aber das konnte sie nun nicht mehr verhindern und das Nein. hat sie aber auch nicht in ihrem Weg gehemmt. Nein. Weiterzugehen, denn das sind Nein. nun mal die Dinge. So ist der Lauf der Welt. Genau. Mhm. Genau. Ja, Ingo, aber so tröstlich das eine ist, so schlimm ist ja das andere, dass du dich jetzt wahrscheinlich sehr intensiv um deinen Vater kümmern musst und, ja. und ihn aufbauen, helfen musst, als Sohn aufzubauen. Das Komische war ja, dass ich wegen meiner Mutter keine schlaflosen Nächte hatte. Aber wegen des Vaters jetzt? Wegen des Vaters jetzt, Verstehe. Weil das gleichzeitig lief. Also jetzt vom Tod meiner Mutter bis zur Beerdigung die Tage, dazwischen dann das mit meinem Vater. Da hat mich mein Vater mich mehr beschäftigt wie meine Mutter. Das heißt, er war natürlich dann auch nicht auf der Beerdigung? Er war nicht auf der Beerdigung. Hat er dich gefragt, wie die Beerdigung war? Ich war heute noch nicht da bei ihm. Wer hat ihm denn eigentlich die Nachricht übermittelt, dass die Mutter nun gestorben ist? Ich. Du, wie hat er da reagiert? Steif. Was heißt das? Er hat einmal kurz aufgeatmet und dann hat er wieder abgelenkt. Nicht geweint? Nein. Hm. Also jetzt kommt er in eine Klinik, eine Spezialklinik, sagst du? Und ja. Und wie soll es dann weitergehen? Ja, das ist eine Klinik, die neurologisch und psychisch ihn untersucht, ob es eventuell im Gehirn oder wo auch immer vielleicht eine Fehlfunktion vorherrscht. Ach so. Warum er mit dieser Trauer nicht umgehen kann. Ah ja. Also das wird erstmal diagnostiziert und dann aufgrund der Daten muss man dann weiter gucken. Genau, auch Gesprächsrunden werden mit ihm geführt, mit Gleichaltrigen in dem Sinne, also in dem Alter halt. Ne? Ja. Also Ingo, das finde ich wirklich toll, muss ich nochmal sagen, dass deine Mutter das so gehandelt hat und ich freue mich für dich, trotz aller Trauer, dass du das so sehen kannst. Ja. Und wünsche dir und deiner Familie natürlich sehr, dass ihr deinen Papa wieder aufpäppeln könnt. Ja, das hoffe ich auch. Wenn er ja so körperlich noch fit ist, könnte er doch auch noch unter Umständen ein paar schöne Jahre haben und ihr könntet es ihm nett machen. Mhm. Das wäre richtig so, ja. Drücken wir mal die Daumen, dass er da in der Klinik, dass es bergauf geht. Dankeschön. Von Herzen alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt erzähle ich euch unser Thema von morgen. Morgen haben wir ja Themennacht und morgen haben wir, ich finde, ein spannendes Thema und ich bin sehr, sehr interessiert und sehr gespannt auf morgen, was ihr mir alles werdet erzählen. Das Thema morgen heißt schwarze Magie. Und ich möchte mit Leuten reden, die übersinnliche Kräfte, die durch übersinnliche Kräfte Böses erlebt haben, oder Böses getan haben, also Stichworte, Stichwort Voodoo, Stichwort Teufelskulte, Satanskulte, Satanssekten oder schwarze Hexen. Seid ihr mit dieser Szenerie schon mal in Kontakt gekommen? Habt ihr schon mal übersinnliche Sachen erlebt, wo es euch wirklich geschaudert hat und wo ihr dachtet, da ist nichts Gutes im Spiel? Das ist irgendwie sehr merkwürdig und vielleicht hat euch das für lange Zeit in Angst und Schrecken versetzt. Also, morgen heißt das Thema schwarze Magie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die damit Erfahrung haben. Entweder passiv, dass sie es erlebt haben, oder vielleicht auch aktiv, dass sie es aktiv ausgeübt haben. Ich habe ja auch in dieser Sendung, glaube ich, noch nie mit einer schwarzen Hexe gesprochen. Mit einer weißen Hexe schon, aber mit weißen Hexen schon, aber nicht mit schwarzen Hexen. Wir sind gespannt. Also ihr könnt euch wie immer morgen ab 0 Uhr melden unter der bekannten Nummer oder gerne mailen domian@wdr.de. Schwarze Magie, unser Thema morgen. Heute offene Themennacht, freie Themennacht und ich freue mich auf den Thomas. Und Thomas ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen Thomas. Was ist dein Thema? Sehr langes Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir irgendwo an. Um meine Noch-Partnerin, sage ich ganz ehrlich, mit der ich mal eineinhalbjähriger Beziehung knapp 2 Monate auseinander war. dann wieder zusammengekommen bin, aber aufgrund ihres Verhaltens einfach eine normale Beziehung gar nicht mehr machbar ist. Und das belastet mich wirklich sehr, zumal sie auch... Ihr seid jetzt wieder getrennt? Nein, offiziell noch nicht. Nein? Nein. Und ihr wart so grob 1,5 Jahre zusammen? Genau, wir waren 1,5 Jahre zusammen, haben uns schon 2 Monate getrennt gehabt und sind jetzt quasi gerade mal seit 3 Wochen wieder zusammen, aber das bringt irgendwie nichts. Sie ist irgendwie, muss ich ganz klar sagen, nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Was ist denn da kompliziert an der Frau? Eigentlich alles. Es fing damit an, dass ich sie kennengelernt habe. Sie war damals meine Mitarbeiterin, also ich war ihr Chef. Zu dem Zeitpunkt war sie noch verheiratet. Wie alt ist sie? Sie ist sogar 3 Monate älter als ich, auch 28. Ja. Wie gesagt, ich war ihr Chef, hatte sie kennengelernt und sie hatte sogar die Initiative ergriffen, wollte mich kennenlernen, fand mich wohl so toll. Und hätte ich nie gedacht, weil sie, wie gesagt, verheiratet war, 2 Kinder, dann haben wir uns einfach mal nett unterhalten und habe gemerkt, dass mit dieser Frau so einiges nicht stimmt, also dass in ihrem Seelenleben so einiges, Wie merkt man das? Was hast du gemerkt, was da nicht stimmt? Also schon beim ersten Unterhalten, was war da komisch? Komisch war, dass sie vom Grunde her schon eine sehr pessimistische und traurige Ausstrahlung hatte. Sie ist eine bildtypische Frau, wirklich eine bildtypische Frau, die einfach traurig aussah. Leidet sie an Depressionen? Offensichtlich, also ich würde sagen ja, aber nach außen versucht sie natürlich zu verbergen. Ich verstehe das so schlecht, Thomas. Kannst du den Hörer mal irgendwie stillhalten oder irgendwie ans Fenster gehen, dass es rauscht und wackelt irgendwie so? Okay. Geht's besser? Ja, du musst mal anfangen zu reden, dann mag ich's. Okay. Ja. Also auf jeden Fall, sie ist nach außen hin, ist sie versucht selbstbewusst zu wirken und stark und selbstbewusst, aber innen drin bei ihr stimmt gar nichts, denn sie ist total krass. Sie ist jetzt super gut gelaunt und eine Minute später ist sie so dermaßen aggressiv, ohne Grund verletzt den anderen und ist so gereizt, dass man gar nicht weiß, was ist denn jetzt wieder passiert. Also die kleinste Kleinigkeit, irgendwas macht man, wo irgendwie bei ihr wieder so einen Anstoß gibt, dass man denkt, oh krass, da ist jetzt wieder was. Das heißt, ihr habt oft gestritten und du standst oft plötzlich vorher und wusstest gar nicht, was los war. Richtig. Und wenn sie sich ja wieder beruhigt hat, kann sie sich dann erklären oder auch nicht? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Sie weiß selber nicht, sagt, ich tut mir leid, meine Ausraster, ich weiß auch nicht, woher das kommt, Schatz, und was weiß ich nicht alles. Also ist das Schlimmste ihre Ausraster und diese extremen Stimmungsschwankungen? Das auf jeden Fall. Und was neu hinzugekommen ist, ist, dass sie wohl selber mit ihrem Leben irgendwie unzufrieden ist und irgendwie auf der Suche ist. Und diejenigen, die leiden, bin ich und die Kinder. Wie alt sind die Kinder? Mittlerweile 4 und 6. Ja, und warum oder mit was ist sie in ihrem Leben nicht zufrieden? Ja, es wird so einige Dinge geben. Also es fängt damit an, dass sie damals ihre erste große Liebe, wie sie mir immer erzählt hat, da wurde sie gezwungen von den Eltern, diesen Menschen zu verlassen, weil er mit Drogen konsumiert hat und ihr nicht gut getan hat, was ich natürlich aus Sicht der Eltern total nachvollziehen kann. Mhm. Diesen Menschen aber irgendwie nie vergessen konnte und wirklich immer gelitten hat. Und dann hat sie halt jemand anderen kennengelernt. Er hat ihn auch geheiratet und vor der Ehe ist sie sogar mit ihrem Ex, den sie so geliebt hat, fremdgegangen. Während der Ehe ist sie fremdgegangen. Liebt sie den allerersten heute immer noch? Nein, definitiv nicht. Das hat sie mir ganz ehrlich gesagt und das weiß ich auch. Das haben mir auch die Eltern gesagt, weil sie mit ihrer Mutter über wirklich alles redet. Ihre Mutter ist ihre beste Freundin. Ja. Und sie hat so lange gelitten, bis sie mich wirklich kennengelernt hat. Sie war beim Vorstellungsgespräch damals, hat sich bei mir vorgestellt. Und Also du glaubst schon, dass sie sich in dich sehr verliebt hat? Sie hat mich definitiv. Jetzt könnte man sagen, okay, da sind zwei, die das passt irgendwie nicht. Die Frau ist irgendwie merkwürdig, die rastet aus, die ist aggressiv, dann trennt man sich. Warum ziehst du es nicht komplett durch? Ja, mir fällt es immer schwer loszulassen. Vor allen Dingen, weil ich merke, ich rede auch mit Freunden darüber, die sagen, hör mal auf, mit dem Samariter zu spielen, du bist zwar sehr hilfsbereit und sonst was, aber du leidest ja, du pennst nicht, du siehst scheiße aus und es bringt dich nicht weiter. Nur ich denke, obwohl es nicht meine eigenen Kinder sind, denke ich auch an die Jungs, weil es ist hart für mich, wenn sie fragen, Papa, kommst du gleich wieder? Sie sagen schon Papa zu mir. Ja, ich glaube, deine Motivation bei dieser Frau bleiben zu wollen, sind nicht die Kinder. So gut sich das anhört, aber das glaube ich nicht. Mit die Kinder, ja, auch okay. Die Frau. Natürlich, also die Kinder, die Frau gehört dazu, um Gottes Willen. Ne? Sagt sie dir denn, dass sie dich liebt? Das ist das Perverse. Sie hat mir heute vor einer Woche noch, meinen Job habe ich damals gewechselt, einen neuen Job angefangen. Da hatten wir durch die, wie gesagt, diese Krise. Und dann sagte sie, Schatz, heute fängt unser neues Leben an und ich freue mich toll. Und während meines Arbeitstages schreibt sie mir eine SMS, ich liebe dich von ganzem Herzen und was weiß ich nicht alles. Und abends ist sie dann plötzlich wieder, ich komme nach Hause, mach wirklich gar nichts, habe ihr nur erzählt, dass eine Freundin von mir von uns schwanger ist und ich weiß nicht warum, plötzlich rastet sie aus und schmeißt mich aus ihrer Wohnung, muss ich dann sagen, schmeißt mich einfach raus. Aber hör mal. Nee, stopp mal, ja. Das turnt einen doch komplett ab, sowas. Natürlich. Was will man denn mit so einer Frau? Also, die gehört zu einem Psychiater. Genau so ist das. Und das Schlimme ist, sie weiß es selber und sie sucht irgendwie ein, nur irgendwie, weil ich nicht verstehen kann, oder sie findet niemanden Vernünftigen. Ja, das Allerletzte, was für mich klar ist, also für mich ist der Entschluss, irgendwie sie zu verlassen, steht fast schon fest, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken, weil sie hat sich damals, als wir uns getrennt haben, das Erste, was sie getan hat, sich wieder in einem Internetportal angemeldet, gechattet und jetzt kommst und dann habe ich gedacht, kann das nicht weitergehen und sie hat mich warm gehalten quasi. Und ich habe es einfach wissen wollen, habe mich dann mit einem anderen Pseudonym da angemeldet. Also sie hat schon wieder rumgebaggert, hat was Neues an Land gezogen. Genau, ja. Okay, also das spricht da auch noch mehr gegen die Frau. Ist sie dir denn überhaupt, bist du sicher, dass sie dir in eurer Zeit treu geblieben ist? In unserer Zeit, ja, definitiv. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt mittlerweile aussieht. Ne? Ich weiß es nicht, ich weiß, dass sie Kontakt mit einem anderen Typen hat, ja. Dass sie sich schreiben, dass sie auch in der Zeit, wo wir nicht zusammen waren, mit ihm auch was unternommen hat. Und jetzt festgestellt hat, sogar während unserem neuen Zusammenkommen hat sie immer noch diesen Kontakt mit dieser Person. Und diese Trennung, die da jetzt mal vollzogen wurde, vor 2 Monaten, sagst du, die ist von dir ausgegangen? Nein, von ihr aus. Von ihr sogar? Ja, von ihr aus, weil ich ihre Laune einfach nicht mehr mitgekriegt, also einfach nicht akzeptieren konnte. Und vor allen Dingen, man kann mit dieser Frau nicht reden. Ja, Moment. Sie ist von ihr ausgegangen. Warum? Warum? Weil sie, ihr ging es auf gut Deutsch gesagt auf den Sack, dass ich, wenn wir gestritten haben, ihr darüber reden wollte. So. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Bock mit ihr darüber zu reden und blablabla und sonst was. Thomas. Und da bin ich dann so sauer geworden, dass ich sie quasi rausgeworfen habe. Okay. Also jetzt auch mal gut. So wie du mir diese Frau schilderst, ich finde die absolut unsympathisch. Ja, wirklich. Ja. Ich glaube, dieses extreme Verhalten geht die ganze Zeit, während ihr euch kennt. Ja. So, das hast du 1,5 Jahre mitgemacht. Und nach 1,5 Jahre hast du immer noch nicht die Faxendicke? Das verstehe ich nicht. Ich hätte ja noch Verständnis, wenn sie sagt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich hab wirklich ein psychisches Problem und gehe zu einem Arzt oder einem Psychologen, was ich, wohin. Ja. Und ich versuche mich zu ändern. Und lass uns dann nochmal eine Chance sehen, dann würde ich ja sagen, okay, aber so, es läuft ja alles irgendwie so weiter und du bist so Spielball ihrer Emotionen, ob das nun krankheitsbedingt ist oder launenbedingt, das wissen wir ja auch noch gar nicht mal ganz genau. Was willst du denn da? Ja, aber wie gesagt, die Hoffnung ist irgendwie noch da. Und aber wir kommen nach 2 Jahren, was reden wir davon? Ja, wir haben aber jetzt nach der Trennung, haben wir uns darauf geeinigt, sie ist darauf eingegangen, dass wir zusammen auf jeden Fall schon mal zu einer Paartherapie gehen. Wir waren auch schon einmal da, sogar nächste Woche Montag, also ist der nächste Termin. Okay. Ich hoffe, dass sie dann noch mitkommt. Okay, dann macht das. Und sie macht das. Okay, dann ist das nochmal ein Versuch. Ja. Vielleicht kommt in dieser Paartherapie etwas rum. Ein Anstoß, dass sie etwas für an ihr unternimmt oder mit sich unternimmt. Ja. Aber ich finde, du musst da auch eine klarere Linie für dich fahren. Mhm. So ist mir das zu schwabbelig. Mhm. Mal so und okay, das ist eine gute Sache mit dieser Paartherapie, das könnt ihr ja nochmal machen. Aber sobald danach nichts Konstruktives rauskommt für dich, dann geh. Wenn die jetzt schon wieder sich im Internet rumtreibt, mein Gott, dann bist du der ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ja gut. Muss man so sehen. Ja. Ne? Also ich weiß aus sicherer Quelle, dass sie mittlerweile nicht, dass sie, wie gesagt, mit diesem einen Typen da noch Kontakt hat. Ja. Und zweideutige SMS hin und her. Aber was ich nicht verstehe ist, sie hatte nach unserer Trennung hatte sie ja Kontakt mit anderen Leuten und dies und das und jenes. Sie ist aber zurückgekommen. Ja, Thomas, ich weiß nicht, was mit der Frau los ist, was die umtreibt. Ich würde mich aber an diesem merkwürdig positiven Verhalten würde ich mich nicht festhalten, denn du hast das merkwürdig negative Verhalten ja nun knüppelhart all die Zeit oder die 2 Jahre abgekriegt. Und das wäre für mich entscheidend. Nicht, wenn die plötzlich wieder in einer Laune ist, dass sie dich wieder haben will, dann bist du da. Nein, das geht nicht. Nimm diese Paartherapie jetzt noch einmal als Möglichkeit, als Chance. Aber daraus muss dann auch etwas erwachsen. Und sonst bist du weg. So musst du es ja auch klar signalisieren. Mehr kann ich dir nicht sagen, Thomas. Ich weiß nicht, wie so Therapeutin, ich habe die Frau nur einmal mitgekriegt, die Therapeutin. Ich weiß ja, dass sie sich in der Zeit mit anderen Leuten getroffen hat und sie mir es nicht gesagt hat, sondern sie mir andere Versionen erzählt, dass sie mich quasi belogen hat. So, kannst du alles damit in dieser Therapie besprechen? Das wollte ich mir sagen. Lieber vorher schon sagen, mal zu, ich weiß es, oder lieber in der Therapie sagen. Mach's in der Therapie. Da sitzt jemand Neutrales dabei. Für dich interessant, wie die Person auch reagiert. Mach es da. Das ist der gute Raum dafür. Ja? Dann wünsche ich gutes Gelingen oder gutes Trennen, also wie auch immer. Ja. Okay. Alles Gute, Thomas. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und ich begrüße sehr herzlich die Irmgard und die ist 67. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Irmgard. Domian, ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Und jetzt hat's geklappt. Schon seit Jahren und jetzt hat's geklappt. Mann. Seit Jahren schon? Ja, seit Jahren. Das ist ja ein Ding. Weil ich immer wieder in diese Probleme kam und wollte mit jemandem reden, habe aber dann dich nicht erreicht. Was sind das denn für Probleme? Das sind Probleme, das habe ich, glaube ich, der Regie schon gesagt. Ich war 23 Jahre mit einem Mann zusammen. Der war verheiratet, ist es immer noch. Ja. Und der hat mich also während dieser Partnerschaft missbraucht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt? Mit allen möglichen sexuellen Spielchen. Zu Anfang war es ja noch ganz interessant, so ein bisschen, bis ich dann vor 10 Jahren schon gesagt habe, so ist, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Was waren das denn für sexuelle Spielchen? Das waren so richtig schöne, wie man sich das Sadomaso mit Mida und Brustwarzen durchstechen und Hoden abbinden und sexuellen Kontakt im Po und überall und Brustwarzen und so. Durchstechen bei ihm oder bei dir? Bei ihm. Bei ihm. Nicht bei mir. Also du musstest das bei ihm machen? Ja, ich sollte die Domina sein. Ach so. Und ach so. Das konnte ich nicht. Das heißt, das ist gar nicht deine sexuelle Spielart? Nein. Du hast es dann für ihn gemacht? Für ihn, weil ich ihn liebte. Und hast ihm die Brustwarzen durchstochen? Genau. Was natürlich, wenn man darauf nicht steht, grauenhaft ist. Grauenhaft. Ich habe auch wahnsinnig geweint. Währenddessen? Als ich das einmal gemacht habe, ich habe es auch nie wieder gemacht. Musstest du ihn auch schlagen? Ja. Wie, mit der Hand, mit der Peitsche? Nein, mit der Peitsche. Wohin? Ja, Rücken, Penis, Bauch. Und wenn man da, auch das, wenn man darauf nicht steht, kommt man sich doch wahrscheinlich ziemlich doof auch vor, ne? Oder? Ich kam mir so im Laufe der Zeit ausgenutzt vor, wie eine Prostituierte. Nach 4 Jahren wurde ich schwanger von ihm, musste das Kind abtreiben, weil er mich dazu gezwungen hat. Das habe ich dann auch gemacht, auch wieder aus Liebe. Da warst du wie alt ungefähr? Da war ich ungefähr 42. Ja. Und der Frauenarzt sagte, meine Mutter hat mich auch mit 42 geboren, kein Problem, sie sind gesund, alle sowas. Ne? So, und nach dieser Schwangerschaft oder der Abbruch wollte ich mich eigentlich trennen von ihm. Aber ich hatte Existenzangst, weil er inzwischen eine Abhängigkeit geschaffen hatte, eine finanzielle Abhängigkeit, physische Abhängigkeit. Der hatte dir Geld gegeben? Ja, er hat ja bei mir gewohnt, in meiner Wohnung. Obwohl er verheiratet war? Ja, sicher. Er hatte sich auch bei mir angemeldet, hat mir dann die Hälfte der Kosten bezahlt, hat mir die Hälfte Haushaltsgeld zugegeben. Wie oft war der denn da, jeden Tag? Der war jeden Tag da. Und seine Frau? Seine Frau, die lebte mit ihr, der gemeinsamen Tochter, in dem gemeinsamen Haus. Ach so, und die hatte sich damit abgefunden, dass ihr Mann schon weg ist? Genau, aber scheiden lassen wollte sie sich wohl nicht und er offensichtlich auch nicht, aber das habe ich erst 10 Jahre später erfahren. Soweit? Die so Vorgeschichte. Jetzt bist du heute 67. Ich bin 67. Bist du heute mit diesem Mann immer noch verbunden? Ich bin nicht mehr mit ihm verbunden. Aber? Aber wir haben zwar noch telefonischen Kontakt, weil ich von ihm noch Geld bekomme. Wie viel? 2000 Euro. Ja. Naja, jedenfalls erhält sich alles frei. Jetzt haben wir voriges Jahr, hat er irgendwie Kontakt mit mir aufgenommen und irgendwo nach 23 Jahren hat man ja auch Gemeinsamkeiten. Und dann habe ich auch den Kontakt habe ihn zum Kaffee eingeladen und so. Und er wollte das Verhältnis so fortführen, wie er das dann vor 2,5 Jahren, wie ich es dann beendet habe. Als Geliebte, er kommt und geht, wann er will, macht mir dieses. Jetzt muss ich mal fragen, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Dieses merkwürdige Verhältnis, das du gerade beschrieben hast, das ging bis vor 2,5 Jahren? Ja. Ach, das ist ja abgefahren. Das muss, ganz genau. Du musstest bis vor 2,5 Jahren solche Sachen machen, immer mit dem. Ja, ich habe das dann ja aber vor Jahren davor eingestellt, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Warum ist... Und dann war dann natürlich die Verbindung im Eimer, total. Verstehe. Und dann hat man sich getrennt, hat er sich getrennt von dir? Nein, ich habe mich von ihm getrennt, weil ich nicht konnte, weil das nämlich so weit ging, dass ich gesagt habe, entweder bringe ich ihn um oder mich. Ah ja. Das heißt, du bist so lange gequält worden und da war jetzt das Fass so voll, es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Dann hatte ich den schweren Unfall und hatte mir das Becken gebrochen mehrfach und Arm beim Spaziergang mit dem Hund. Bin ich einfach so eine kleine Mauer, dachte ich, das geht da weiter am helllichten Tage. Und da ging das einen Meter runter. Ach du je. Und da habe ich mir also sämtliche Knochen gebrochen. Und als ich dann im Krankenhaus lag, kam er mich natürlich besuchen, brachte Obst mit Zeitschriften. Und als ich dann nach paar Wochen wieder zu Hause war, kriegte ich die Abrechnung Haushaltsgeld. Da war dann drin die Waschlappen, die er mir mitgebracht hat, die Zeitschriften, das Obst, alles abgezogen vom Haushaltsgeld. Das ist ja ein toller Typ. Ja, und da war für mich endgültig Schluss. So. Dann hat er im Krankenhaus noch gesagt, nachdem ich mich mal nach meinem Hund erkundigt habe, wie geht's meinen Bauwis, weil ich sehr, sehr an diesen kleinen Bauwis hänge. Da hat er gesagt, ja, wenn du noch ein bisschen bleibst, dann würde ich vergessen. So, und da war für mich der Ofen aus, weil er hat sich in der Wohnung so benommen, als wenn alles ihm gehört. So, jetzt bist du wieder mit ihm in Kontakt. Nein, nicht mehr. Jetzt ist also seit einigen Wochen total Ende. Weil ich kann das psychisch nicht ertragen. Ich kann keinen Anruf mehr ertragen. Es geht nicht mehr. Ich bin inzwischen sehr krank geworden. Seelisch? Ganz massiv seelisch und massive Herzrhythmusstörungen. Ich nehme Makoma und also so ein Tüdelkram. Ja. Es ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich werde mit dieser, ich bin ja sehr, sehr alleine. Ne, der hat mir ja alle Freunde vergrault, die ich überhaupt hatte. So, und ich bin so einsam und weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich damit weiterleben soll. Ist es denn so, dass du dir jetzt die 2000 Euro jetzt, dass du dir in den Wind schießt, die sind jetzt weg, oder? Inzwischen hat er mal ein bisschen was bezahlt. Und dann hat er auch voriges Jahr, als wir noch Kontakt hatten, hat er mir mal Geschenke mitgebracht. Und das hat er dann inzwischen alles aufgerechnet. Und hat dann vor einem Monat gesagt, so, wir sind quitt, fertig. Okay, eigentlich, wenn du es dir irgendwie leisten kannst, wäre es ja gut, wirklich da einen Strich drunter zu machen. Muss ich machen. Ja, weil jeder neue Kontakt wieder dich verletzt. Und ja, das kommt noch dazu. Ich habe also jemanden kennengelernt, auch ein älterer Mann, der ist sehr krank, ist impotent, muss man da nebenbei sagen, wobei mir das Sexuelle sowieso zuwider ist. Der darf mich noch nicht mal anfassen, gar nicht. Ich bin so, also sobald mich einer anfasst, dann kriege ich Panik. Ich kriege Panikattacken. Und was ist mit diesem Mann? Bitte? Was ist mit diesem Mann? Ja, der macht mich gut leiden, aber ich kann mit dem nicht irgendwie zusammen sein. Verstehe. Warum eigentlich, Irmgard, wenn du mit diesem Mann über 23 Jahre so einen Horror erlebt hast? Ja. Du hast sogar das Wort missbraucht benutzt. Ja, das ist auch missbraucht. Ja, dass der dich zu Dingen gezwungen hat im Sexuellen, richtig, die dir komplett zuwider waren. Ganz genau. Hat er dich auch vergewaltigt? Ja. Oft? Aber ja, so dreimal ungefähr. In der Zeit? Ja, aber ich habe mich nicht getraut, irgendwas gegen ihn zu unternehmen, weil der in der großen Position war, in der Firma, wo wir beide beschäftigt waren, und ich hätte keine Chance gehabt. Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum du dich nicht zumindest von ihm früher getrennt hast. Ja, das frage ich mich auch. 23 Jahre. Der hatte mir eine psychische Abhängigkeit geschaffen und eine finanzielle auch. Und ich habe einfach Angst gehabt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht alleine. Also umso gut, umso besser, dass du es dann doch geschafft hast jetzt zum Schluss. Lieber spät als gar nicht. Das habe ich geschafft, aber ich bin sowas von einsam. Und auch seelisch fertig, ne? Und ich bin fertig, klar. Das heißt, eigentlich, du hast jetzt ja einen neuen Mann kennengelernt, könnte man das ja als positiv bewerten, dass man sich auf eine neue Freundschaft zumindest, das muss ja nicht sexuelles nur sein. Eine Freundschaft. Zumindest das, aber selbst da bist du nicht so ganz glücklich mit. Nein, weil ich habe Angst, dass er zum Beispiel jetzt mich in den Arm nehmen möchte oder vielleicht auch mal küssen, obwohl er selbst sehr impotent ist durch Krankheit. Aber das heißt, du hast schon Angst vor einer kleinen Zärtlichkeit. Ich habe Angst vor überhaupt einer Berührung. Vor einer Berührung. Ja. Mein Arzt hat mir gesagt, ich sollte zum Psychotherapeuten, bin ich auch gewesen. Und das war so eine doofe Kuh, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat sich 10 Minuten das angehört, hat 10-mal gegähnt in den 10 Minuten und hat mir dann Medikamente aufgeschrieben, die genau das bewirken, was der Doktor bekämpft. Herzrhythmusstörung und so weiter. Und da habe ich das natürlich nicht genommen. Natürlich nicht. Das tut mir sehr leid, dass du da an so eine Frau geraten bist. Ja. Das ist wirklich sehr schwierig. Das muss ich auch immer wieder sagen. Es ist so schwer, einen guten Therapeuten zu finden. Und man findet keine Hilfe. Und das ist das, was mich so fertig macht, ne? Also, ich möchte nur mal doch das Positive herausstellen, dass du das immerhin nach 23 Jahren geschafft hast, von diesem Kern und aus dieser schrecklichen Abhängigkeitssituation rauszukommen. Das finde ich schon mal eine tolle Leistung, das muss ich dir sagen. Aber unter welchen Bedingungen? Ja, ich weiß, dass es dir schlecht geht, aber du hast es, diesen großen ersten Schritt hast du schon mal geschafft. Das finde ich schon mal toll. So, jetzt muss man sehen, dass dir geholfen wird. Und dein Hausarzt hat da schon das Richtige gesagt. Du bist nur leider an die falsche Adresse geraten mit der Frau. Ich glaube, soweit ich das jetzt einschätzen kann, Irmgard, dass du dringend in eine gute Therapie musst. Weißt du, Domian, das sieht ja heutzutage so aus. Und da habe ich ja so auch, ich habe auch Angstattacken und Panikattacken. Und dann habe ich natürlich Angst, wenn man jetzt zum Therapeuten geht oder so, du wirst abgestempelt, du hast einen an der Klatsche. Nein, ach was. Doch. Nein. So das Gefühl hatte ich, als ich bei... Ja, da warst du wirklich bei einer dummen Nuss, muss ich jetzt mal so sagen. Nein, das ist wirklich nicht so. Ich habe hier auch mit ganz... Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Ich komme dahin mit Problemen, die gehen 10 Mal in 10 Minuten und hatte überhaupt kein Interesse. Und verschreibt mir da Pillen, die mich da quasi... Irmgard, lass uns ganz einfach vereinbaren. Wir schieben das zur Seite. Schlechte Erfahrung, weg damit. Müssen wir gleich drüber reden. Du brauchst keine Sorge haben, dass wenn du zu einem guten Therapeuten kommst, dass der denkt, weil du Angstattacken hast, dass du einen in der Klatsche hast. Ja. Weiß Gott nicht. Ich habe ja hier mit vielen Psychologen zu tun. Das sind alles tolle Leute und die haben auch ihre eigenen Praxen. Ich weiß, wie die arbeiten. Das musst du dir vorstellen wie bei einem guten Arzt, nur dass derjenige spezialisiert ist auf die Seele, auf das Seelische. Aber ich meine, mir muss geholfen werden, ich gehe kaputt. Finde ich auch. So, deswegen möchte ich, ich habe eine tolle Psychologin heute Nacht hier, das ist die Sabine, dass du mit der Sabine jetzt weitersprichst. Die kann dir das mal genau erklären, wie das in einer richtigen und guten Therapie abgeht. Ist das denn wirklich so erforderlich? Ich werd mit diesem Erlebnis der 23 Jahre, ich werde dann nicht mit fertig. Ja, deswegen finde ich, ist das erforderlich. Finde ich ja. Möchte ich dich sehr zu ermutigen, das zu tun. Ich bin sicher, dass du, wenn du einen guten Menschen findest, dass du nach einer gewissen Zeit sagst, das ist der richtige Schritt. Bin ich ganz sicher. Aber ich hoffe, ich habe den richtigen Schritt gemacht, mich zu trennen. Absolut. Absolut. Das habe ich schon bezweifelt. So, das war der erste richtige Schritt. Jetzt muss der zweite richtige Schritt angegangen werden. Ja, aber nach so langer Zeit, warum habe ich es geduldet? Warum habe ich es zugelassen? Irmgard, was soll man jetzt darüber grübeln? Das ist nun mal geschehen. Ja. Jetzt muss man nach vorne gucken. Ja, genau. Ich finde es gut, dass du es gemacht hast und jetzt hast du eine Chance, dass du dich wieder berappelst durch eine gute Therapie. Mhm. Und wie das funktioniert, würde ich dich gerne mit... Ja, das, was ich an Rente kriege, sagen wir mal, ich komme da gut mit aus. Ja. Ich war die ganze Zeit berufstätig und ich komme damit aus. Ich kann zwar ist das gar kein Problem. Aber ich komme damit aus. Irmgard, jetzt legst du bitte auf und wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen und dann könnt ihr beiden Mädels in Ruhe alles besprechen. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Domian, danke schön. Sehr gerne. Tschüss. So, bevor wir mit dem nächsten Anrufer oder Anruferin weitermachen, möchte ich euch, damit das gleich nicht so hektisch wird am Ende der Sendung, nochmal auf unser Thema morgen hinweisen. Morgen heißt das Thema schwarze Magie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die übersinnliche Kräfte erlebt haben, im bösen Sinne, dass sie durch übersinnliche Kräfte was Böses erlebt haben oder die vielleicht auch Böses getan haben mit übersinnlichen Kräften. Also Stichwort Voodoo, schwarze Hexen, Teufelskult und diese Sachen. Also wenn ihr morgen zum Thema schwarze Magie gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch bitte ab 0 Uhr, sind die Leitungen geschaltet, meldet euch per Mail domian@wdr.de oder während der Sendung 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Thema morgen schwarze Magie. Herzlich willkommen, Christiane, 55, guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Jürgen. Christiane. Ich sag jetzt einfach Jürgen. Ja, weil wie du willst. Ich denke, du hast Jürgen und nicht Domian oder beides. Christiane, was ist dein Thema? Mein Thema ist Schalke. Schalke? Ja. Du weißt, dass ich mit einem Fußball nicht Experten zu tun habe. Du weißt ja, dass eine berühmte WDR-Kollegin mal den unfassbaren Fehler gemacht hat, Schalke 05 gesagt. Jo, weiß ich. Das sage ich nicht. Ich sage Schalke 04. Das finde ich klasse. Also Jürgen, ich muss dir einfach mal sagen, für mich ist auf Schalke gehen, nicht zum Fußball gehen. Ja. Für mich ist auf Schalke gehen ein Lebensgefühl. Ah, du bist ein großer Fan. Ja. Wie lange schon? Das ist erst seit ein paar Jahren. Ich muss sagen, ich bin so ein Papakind, die mit Papa zum Fußball gegangen bin. Ich bin aus Braunschweig, wohne in Braunschweig und 67 sind die ja auch mal deutscher Meister geworden. Da war ich im zarten Alter von 12. Mein Vater hatte sein Auto blau-gelb beklebt. Ah. Und also vom Papa übernommen quasi, ja, die Leidenschaft. Ja, übernommen und warum, lass mich, da ich ja nun kein Fußballmensch bin, erkläre mir mal bitte, das frage ich immer so meine Jungs auch, die hier bei mir arbeiten, erkläre mir mal bitte, warum bist du nun ein Schalke-Fan und kein Borussia-Fan? Oh, bist du wahnsinnig? Oh, erklär es mir bitte, ich bin ganz unbescheuert. Der Unterschied zwischen den Schwarz-Gelben und uns, zwischen Zecken und weiß ich nicht, es ist... Man ist das eine und das ist das andere. Man ist seinem Verein treu. Was ist denn an Schalke besser? Als denn Königsblau, weiß ich nicht. Ich möchte nicht vergleichen. Ach so. Ich mag auch nicht so richtig wirklich an die denken. Und wenn Derby ist, ist eine ganz heiße Sache. Wenn die Lüdenscheider da sind, denn ich sag mal, dieses Wort mit DO, da spreche ich ja gar nicht aus. Du möchtest das gar nicht hören, ne? Nein. Weißt du, wir sagen Lüdenscheid, die sagen zu uns Herne West. Die kennen das Wort Gelsenkirchen auch nicht. Gibt es denn? Ich bin Schalke-Fan, ich will nicht über die Borussia reden. Ich war schon mit in Barcelona, ich war schon mit im Trainingslager. Und dann sag mir, was ist so toll an Schalke? Was ist so toll an Schalke? Ja. Wir sind was Besonderes, da ist Herzblut. Sagen die anderen auch. Das mag ja sein. Du, wenn du willst, kannst du jeden Fan, jeden wirklichen Fan hier auch austauschen. Wir Schalker sagen zum Beispiel, es gibt Anhänger, es gibt Fans und es gibt Schalker. Und so, Schalke das ist die Steigerung ist das von Höchste, Fan. Was ein Mensch werden kann. Ah, ich verstehe. Sagen wir so. Sagt er so. Nimm mich nicht so ganz so ernst. Aber Schalke ist dein Leben. Schalke ist mein Leben. Hast du denn schon mal? Ich bin auf der Homepage. Ich weiß jeden Tag, was Fakt ist. Ich muss ja gestehen, dass ich keinen einzigen Fußballspieler von Schalke kenne. Ja, du hast richtig gehört. Hallo? Ich hoffe nicht, dass sie jetzt nicht aus Versehen aus Empörung aufgelegt hat. Hallo? Ja, da bist du wieder. War ich weg? Ja, du warst weg. Ich dachte schon, du aus Empörung hättest du aufgelegt. Technik. Nein. Also, nein, ich sagte ja, ich muss ja gestehen, dass ich keinen Fußballer von Schalke kenne. Kennst du denn persönlich welche? Was denn? Kennst du persönlich Schalke-Fußballer? Da ich mit im Trainingslager war, habe ich die alle hautnah gesehen. Wir Fans wurden zweimal am Tag zum Training mitgenommen, hingefahren. Und ich habe das wirklich mal gesehen, was Innenriss, Außenriss und so weiter ist. Ja. Was ein Übersteiger ist. Übersteiger habe ich gedacht, boah, toll, geil, das ist eine besondere Art, den Ball vorwärts zu bringen. Das ist eine Körpertäuschung. Bist du denn du bist eine Frau? Ja. Unverkennbar. Bist 55 Jahre. Bist du, was Besonderes so in diesen Fankreisen oder gibt es viele Mädels in deinem Alter, die dabei sind? Du, das ist bunt gemischt. Die Älteste, die mit im Trainingslager war, war über 80. Ah, ja. Grundsätzlich sind die Mädels im Stadion jünger als ich, aber, das ist nicht schlimm. Christine, ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen. Bitte erschlage mich nicht. Ist ein Schalke-Fußballer mit in der Nationalmannschaft? Ja, natürlich. Der Torwart Manuel Neuer. Ah, okay. Siehst du, dann habe ich... Ich höre diese blöde Musik im Hintergrund. Ja, die ist... Ich bin gern bereit, mit dir mal auf Schalke zu gehen. Ich würde dich sogar einladen. Das wäre wirklich ein Erlebnis, das muss ich dir sagen. Ich sag dir, Domian, die Spiele sind Samstag, da hast du frei. Ja, wie viel Uhr? Ja, 16:30. Sollten wir nochmal drüber reden. Perfekte Zeit für mich. Also das kriegen wir mal hin. Also ich möchte wirklich, dass du das mal lebst, diese Atmosphäre. In der Tat. Das glaube ich auch, ehrlich? Dass das eine irre Atmosphäre sein muss. Und auch Schalke. Stell dir mal vor, ich werde dann auch Schalke-Fan. Das wäre Wahnsinn. Du, Schalke gegen Pauli. Das wäre doch was. Pauli ist jetzt auch in der ersten. Christian, Seite. Die Sendung ist vorbei. Schön, dass wir uns haben. Melde dich, wann wir gehen können. Ich melde mich bei dir, alles klar. Karten zu kriegen. Okay, tschüss. Tschüss. In der Technik, Volker Thalke. Morgen heißt unser Thema Schwarze.